Und jetzt ist es 16 Uhr. Schulfunk für alle. Heute mit der Sendung von Löwenzahn und Pfefferminze. Neues Interesse an alten Kräutern. Die Natur hat immer recht. Gesundheit aus der Apotheke Gottes. Gesund und schön durch natürliche Säfte. Geheimnisse und Heilkräfte der Pflanzen. Das sind nur ein paar Titel aus der ständig wachsenden Zahl von Büchern über Heilpflanzen, von denen nicht wenige zu wahren Verkaufsschlagern geworden sind. Aber nicht nur das Bedürfnis nach mehr Wissen über Heilpflanzen wächst ständig, auch ihre praktische Anwendung findet immer mehr Anhänger. In vielen Städten werden Kräuterläden eröffnet und die Hersteller von Kräutertees verzeichnen Zuwachsraten, von denen andere Branchen unserer Wirtschaft nicht einmal zu träumen wagen. Die Meinungen über diesen Kräuterboom gehen allerdings weit auseinander. Skeptiker, zu denen nicht wenige naturwissenschaftlich Informierte gehören, stehen dieser Entwicklung distanziert, wenn nicht gar ablehnend gegenüber. Das ist doch kein Wunder. Aus allen Ecken tönt einem heute der Ruf zurück zur Natur entgegen. Der eine empfiehlt biologisch angebaute Kartoffeln und der andere schwört auf Kräutertee zum Frühstück. Das meiste an diesem Trend ist doch wirklich lediglich Einbildung. Als Arzt für Naturheilkunde muss ich da entschieden widersprechen. Sicher, es gibt hier und da übertriebene Versprechungen und Erwartungen, aber entscheidend ist doch, dass der Kern stimmt. Wir Menschen sind nun einmal von unserem Ursprung her ein Teil der Natur. Nur vergessen wir das allzu leicht in unserer hochtechnisierten Welt. Und zu diesem Ursprung gehören auch die Heilmittel, die uns die Natur bietet. In erster Linie sind das nun einmal die Heilpflanzen. Tatsächlich bestanden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts etwa 90% aller Arzneimittel überwiegend aus Heilpflanzen. Aus Pflanzen, deren Anwendung oft auf eine jahrtausendealte Tradition zurückgeht. Und nicht nur in Europa, auch in fast allen anderen Kulturkreisen spielten Pflanzen seit Urzeiten eine Hauptrolle in der Heilkunde. So auch in Indien, wo vor mehr als 3000 Jahren das folgende Lied des Arztes entstand. Vom Kraut, das aus der Urzeit stammt, drei Alter vor den Göttern selbst, in 107-facher Art, vom Grünenden will singen ich. Ja, 100-fach ist eure Art und 1000-fach ist euer Wuchs. Mit 100 Kräften wohlbegabt, macht diesen Kranken mir gesund. So gehet lustig mir zur Hand, sei's mit der Blüte, mit der Frucht. Der Stute gleich, die Preis gewinnt, geleitet uns das Kraut zum Sieg. Das Vertrauen in das Kraut, das den Sieg über die Krankheit davonträgt, dieses unbedingte Vertrauen in die Heilkraft der Pflanzen blieb lange Zeit ungebrochen. Und jeder Arzt war selbstverständlich auch ein Kräuterkenner. Aber dann geriet das Wissen um die Heilpflanzen allmählich in Verfall. Als zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Deutschland die ersten umfassenden Kräuterbücher gedruckt wurden, schrieb der Verfasser eines solchen Kräuterbuches, der Arzt und Botaniker Hieronymus Bock, in seinem Vorwort: In Ansehung, dass mir wohl bewusst, wie vor wenig Jahren die Erkanntnis fast aller Kräuter bei dem mehren Teil der Arzit also ganz und gar erloschen ist gewesen und in einen Abgang kommen, dass man wenig gefunden hat, die 10 Kräuter recht und gründlich erkennt haben, dieweil sie sich mit diesem Handel nicht sehr bekümmert, sondern denselben auf die alten Weiber und ungelernten Apotheker geschoben. Die Volksmedizin war es also vor allem, in der die Kräuterkunde sich in ungebrochener Tradition erhielt und weiterentwickelte. Von Mund zu Mund, von Generation zu Generation, durch die Jahrhunderte hindurch wurde das Wissen weitergereicht und durch neue Erfahrungen bereichert. Der Pfarrer Sebastian Kneipp, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts vor allem durch seine Wasserkuren berühmt wurde, berichtete darüber. Es war auch unter dem Volke oft das Gespräch von diesen einfachen Heilmitteln, die in gewöhnlichem Hausgebrauch standen. Und es wird wohl nicht leicht ein Gärtlein gewesen sein, in dem man nicht einen Wermut oder Salbeistock oder ein ähnliches Kraut gefunden hätte. Auch Kneipp selbst wuchs in dieser Kräutertradition auf. Später erzählte er, wie er zum ersten Mal mit den Heilpflanzen nähere Bekanntschaft machte. Meine Mutter und ich mähten einst Gras auf einer Wiese. Auf einmal hielt meine Mutter an zeigte mir ein Kräutlein und sagte, »Sieh einmal, dieses Kraut heißt man 1000-Gulden-Kraut. Es ist ein herrliches Heilmittel. Ich verdanke ihm recht viel. Alle Jahre sammle ich diese Pflanze auf dieser Wiese, weil sie nicht überall wächst. Dann trockne ich sie, und wenn mir etwas fehlt, leistet mir dieses Kraut recht gute Dienste.« Ich war damals 14, 15 Jahre alt und bekümmerte mich nicht weiter, für welche Leiden meine Mutter dieses Kraut anwendete. Das 1000-Gülden-Kraut, das auf feuchten Wiesen wächst, ist eine uralte Heilpflanze. Es geht die Sage, dass ein Sack davon mit 1000 Gulden aufgewogen wurde. In der Volksheilkunde galt es lange Zeit als Universalheilmittel und wurde unter anderem gegen Fieber, Blutarmut, Bleichsucht, Hautausschläge, Magen-Darm-Leiden und viele andere Beschwerden eingesetzt. Universalheilmittel. Ein Kraut gegen alles und jedes. Das hört sich doch nur wirklich wie die reinste Quacksalberei an. Als aufgeklärter Mensch des 20. Jahrhunderts muss man doch misstrauisch werden, wenn man so etwas hört. Zugegeben, bei genaueren Untersuchungen hat sich tatsächlich vieles von den Anwendungen, die früher üblich waren, als unbrauchbar herausgestellt. Sie geben also zu, dass das meiste an dieser Kräuterheilkunde Unsinn ist. Mein Misstrauen ist also berechtigt. Eine gewisse Skepsis hat durchaus ihren Sinn. Sie bewahrt einen vor Übertreibungen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man gleich das Kind mit dem Bade ausschütten sollte. Denn schließlich handelt es sich hier nicht um ein Glaubensbekenntnis. Die moderne Pflanzenheilkunde steht nämlich auf zwei Beinen. Erfahrung und Wissenschaft. Wie bitte? Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass die Kräuterkunde irgendetwas mit Wissenschaft zu tun hat. Sie hat nicht nur etwas damit zu tun, es ist eine Wissenschaft. Entschuldigen Sie, dass ich mich da einmische, aber als Biochemiker untersuche ich seit mehr als einem Jahrzehnt die Wirkstoffe der Heilpflanzen. Und ich muss gestehen, es ärgert mich, wenn vielfach noch so über Heilpflanzen geredet wird, als gäbe es diese Untersuchungen überhaupt nicht. Dabei ist die moderne Heilpflanzenforschung außerordentlich wichtig. Denn alles, was sich an Ungenauigkeiten oder Aberglauben in den Kräuterbüchern angesammelt hat, wird durch diese Untersuchungen widerlegt und man kann zum Kern der Sache vordringen. Was dann nach gründlicher Forschung übrig bleibt, hat wirklich Wert für die Zukunft. Gar nicht so selten werden dabei allerdings Wirkungen und Anwendungen bestätigt, die in jahrhundertelanger Erfahrung herausgefunden wurden. Das gilt zum Beispiel auch für das 1000-Gülden-Kraut. Schon bei der ersten Geschmacksprobe fällt einem der außerordentlich bittere Geschmack des 1000-Gülden-Krautes auf. Der Bitterstoff, auf den wir diesen Geschmack zurückführen können, ist so stark, dass er selbst noch in einer Verdünnung von einem Teil Bitterstoff in 3500 Teilen Wasser herauszuspüren ist. Allerdings ist das bei weitem nicht der stärkste Bitterstoff, den wir kennen. Im gelben Enzian, der mit dem 1000-Gülden-Kraut eng verwandt ist, haben wir vor kurzem einen Stoff entdeckt, der noch 15 Mal bitterer ist. Also ich denke, wir diskutieren hier über den Wert von Heilpflanzen und nicht darüber, wie sie schmecken. Das ist doch letzten Endes egal, oder? Durchaus nicht. Diese Bitterstoffe haben nämlich eine ausgezeichnete Wirkung auf den Verdauungsweg. Der Spruch aus dem Volksmund, was bitter ist im Mund, das ist im Magen gesund, hat hier seine volle Berechtigung. Diese Bitterstoffe regen nämlich die Magensaftproduktion an und unterstützen so die Verdauungstätigkeit. Ja, sie wirken zum Teil sogar anregend auf das Nervensystem und die Blutgefäße. Und das ist eine Wirkung, die bei Verdauungsbeschwerden und Appetitlosigkeit oft hervorragende Dienste leistet. Die moderne Forschung hat durchaus nicht alle Anwendungen des ehemaligen Universalheilmittels 1000-Gülden-Kraut bestätigen können. Aber sein Wert als Bittermittel wurde in vielen Versuchen exakt belegt. Genauso wie das 1000-Gülden-Kraut wurde im Laufe der letzten Jahrzehnte nun eine Heilpflanze nach der anderen den strengen Prüfmethoden der Wissenschaftler unterworfen. Wie sehr sich diese Methoden inzwischen verfeinert haben, versuchte vor kurzem ein Sprecher der pharmazeutischen Industrie auf einem Vortrag zu verdeutlichen. Es ist faszinierend, dass unsere analytischen Methoden mit einer solchen Empfindlichkeit arbeiten, dass, wenn Menschen Moleküle wären, wir einen Einzelnen, der sich einen roten Hut aufgesetzt hat, aus der gesamten Bevölkerung Europas herausfinden könnten. Für die Heilpflanzenforscher bedeutet das, aus der Unzahl der Moleküle, aus denen eine solche Pflanze aufgebaut ist, genau die herauszufinden, die für die Wirkung einer Heilpflanze verantwortlich sind. Die Wirkstoffe also. Wie kompliziert diese Untersuchungen tatsächlich sein können, Das erlebten die Forscher beispielsweise beim Löwenzahn. In der Volksmedizin wurde diese Pflanze unter anderem als Bittermittel verwendet. Doch außer einem Bitterstoff wurden in dieser Pflanze sage und schreibe 50 weitere Wirkstoffe gefunden. Dr. Rudolf Weiß, ein Facharzt für Innere Medizin, der seine medizinischen Kenntnisse so gut mit seiner Liebe zur Botanik verbinden konnte, dass er heute als der Vater der modernen Pflanzenheilkunde in Deutschland gilt, schreibt zu diesem Problem: Gerade der Löwenzahn ist ein typisches Beispiel dafür, wie eine Heilpflanze nicht mit einem Wirkstoff allein gekennzeichnet werden kann. Erst die Summe einer größeren Zahl sehr verschiedener Inhaltsstoffe macht die eigentliche und besondere Wirkung aus. So fand man im Löwenzahn neben dem schon immer bekannten Bitterstoff und den Vitaminen noch enzymatisch wirkende Substanzen, welche die Tätigkeit der großen Drüsen, vor allem der Leber und der Nieren, anregen. Aber ihre Wirkungskraft geht noch weiter. Sie müssen als ein Stimulans für den gesamten Zellstoffwechsel angesehen werden. Ein so umfassendes Wirkungsbild genau herauszuarbeiten, erfordert natürlich äußerst langwierige Untersuchungen. Auch wenn die Arbeit inzwischen schon sehr weit gediehen ist, wird es sicher noch eine ganze Reihe von Jahren dauern, bis die Wissenschaftler über sämtliche Heilpflanzen so genau Bescheid wissen wie über den Löwenzahn. Aber wenn es dann soweit ist, dann werden doch sicher die verschwommenen und übertriebenen Überlieferungen der Volksmedizin nur noch Museumswert haben. Nun, die Volksmedizin muss sich sicher so manche einschneidende Korrektur gefallen lassen. Aber sehr oft sind es gerade die durch sie überlieferten Beobachtungen, die uns entscheidende Hinweise für unsere Forschungen geben. So war es zum Beispiel auch beim Spitzwegerich. Der Spitzwegerich ist eine unscheinbare Pflanze mit schmalen, spitz zulaufenden Blättern, die an allen Wegrändern wächst. Auch dieses Kraut lernte Pfarrer Kneipp schon in seiner Jugend als Heilpflanze kennen. Er berichtete darüber: Ein anderes Mal hatte ich mir beim Kornschneiden eine tiefe Wunde in den Fuß geschnitten, wie es denen ergeht, die sich mit dem Sichelschneiden abgeben müssen. Das Blut floss rasch heraus. Mein Vater schaute ein wenig um sich und bald hatte er einige Spitzwegerichblätter gefunden, welche er mit den Fingern knetete, sodass einige Tropfen herausflossen, die er in die Wunde träufelte und hierauf den Fuß zuband. Dies wurde einige Male wiederholt und die Wunde war geheilt. Ist dabei nun die Gefahr der Blutvergiftung? Das kennt der Spitzwegerich nicht. Wie mit Goldfäden näht der Wegerich Saft den klaffenden Riss zu. Und wie an Gold sich nie Rost ansetzt, so flieht den Spitzwegerich jede Fäulnis und faules Fleisch. Warum das so war, das konnte sich Kneipp allerdings nicht erklären. Und auch die chemischen Untersuchungsmethoden seiner Zeit waren, wenn sie überhaupt angewendet wurden, viel zu grob, um der Ursache für diese Wirkung auf die Spur zu kommen. Und so dauerte es noch mehr als ein halbes Jahrhundert, bis die Biochemiker das Rätsel lösen konnten. Das Ergebnis überraschte selbst die medizinische Fachwelt. Wir fanden unter anderem tatsächlich Antibiotika. Aber nicht nur im Spitzwegerich, auch in der Kapuzinerkresse, im Knoblauch, im Meerrettich konnten wir derartige Substanzen nachweisen. Antibiotika sind Substanzen, die das Wachstum jener Mikroorganismen hemmen, zu denen auch eine ganze Reihe von Krankheitserregern gehören. Bis dahin hatte man diese Substanzen nur in niederen Organismen gefunden. So wird zum Beispiel das bekannteste Antibiotikum, das Penicillin, aus einem Schimmelpilz gewonnen. Mit diesem Antibiotikum, das man bald in großen Mengen gewinnen konnte, begann gegen Ende des Zweiten Weltkrieges eine neue Ära in der Medizin. Denn zum ersten Mal war es möglich, Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Lungenentzündungen, gegen die man früher ziemlich machtlos war, gezielt und schnell zu behandeln. Zwar tauchten bald neue Probleme auf, weil verschiedene Erreger durch übertriebenen Einsatz von Antibiotika widerstandsfähig gegen diese Stoffe wurden. Aber eine Medizin ohne Antibiotika, das wäre heutzutage völlig undenkbar. Also da komme ich nun wirklich nicht mit. Wenn im Spitzwegerich, im Meerrettich, im Knoblauch und in was weiß ich nicht noch für Kräutern solche hochwirksamen Antibiotika vorkommen, wieso konnten dann die Kräuterkenner und Ärzte früher kaum etwas gegen die schweren Infektionskrankheiten ausrichten. Wieso konnte zum Beispiel die Pest im Mittelalter Millionen und Abermillionen von Menschen umbringen? Ein paar Spitzwegerichblätter pro kranker Mensch hätten doch vielleicht genügt, um Pestbakterien zu töten. Leider nein. So freigebig ist die Natur mit den Antibiotika nun auch wieder nicht. In den Heilpflanzen kommen diese Stoffe nämlich nur in ganz geringen Spuren vor. Das hat zwar einerseits den Vorteil, dass auch bei längerem Gebrauch kein Krankheitserreger widerstandsfähig dagegen wird, andererseits reicht ihre Wirkung aber auch nur für leichtere Erkrankungen, zum Beispiel der Atemwege oder der Harnröhre. So kann man sich dann die schweren Geschütze, die Antibiotika aus den Schimmelpilzen, für die wirklich schweren Erkrankungen aufsparen. Ja, aber das schränkt den Wert der Heilpflanzen durchaus nicht ein. Denn bei ihnen machen die Antibiotika ja nur einen kleinen Teil des Gesamtwirkstoffgehaltes aus. So enthält zum Beispiel der Spitzwegerich außerdem noch Schleimstoffe, Gerbstoffe und Kieselsäure. Und das macht ihn zu einem vorzüglichen Hustenmittel. Ich verschreibe zum Beispiel bei entzündeten Atmungsorganen oft eine Teemischung, die neben Huflattich, Eibisch und Königskerze auch Spitzwegerichblätter enthält. Der Gebrauch des Wegerichs bei Entzündungen der Atmungsorgane lässt sich bis in eine Zeit zurückverfolgen, als die Menschen von den Inhaltsstoffen noch nichts ahnten, sondern die Heilwirkung einer Pflanze magischen Kräften zuschrieben. Aus dieser Frühzeit der Medizin ist uns aus dem angelsächsischen Sprachraum der sogenannte Neunkräutersegen überliefert, in dem unter anderem auch der Wegerich aufgerufen wird. Und du, Wegerich, Mutter der Pflanzen, offen nach Osten, mächtig im Innern, über dich knarrten Wagen, über dich ritten Frauen, über dich schrien Bräute, über dich schnaubten Pfarren. Allen widerstandest du und setztest dich entgegen. So widersteh du auch dem Gift und der Ansteckung und dem Übel, das über das Land dahinfährt. Auch der Kerbel, der Fenchel und der Beifuß werden in diesem Kräutersegen beschworen, ihre heilkräftige Wirkung zu entfalten. Und nicht zuletzt ist der Kamille ein Vers gewidmet. Erinnere dich, Kamille, was du verkündetest, was du vollendetest in Alorfort, dass nimmermehr ein Mann durch Ansteckung sein Leben verlor, seit man ihm Kamille zu essen gab. Die Kamille. Sie gehört zu den ältesten Heilpflanzen, deren Gebrauch sich sicher nachweisen lässt. So fanden Archäologen verkohlte Kamillenblüten zusammen mit 3.000 bis 5.000 Jahre alten Überresten aus der Jungsteinzeit. Auch bei den Griechen, den Römern, den Arabern spielte sie eine wichtige Rolle. Und während des Mittelalters schworen die Ärzte des christlichen Abendlandes auf die Heilkraft der Kamille. Hieronymus Bock, der Naturheilkundige des 16. Jahrhunderts, schrieb in seinem Kräuterbuch: Es ist bei allen Menschen kein bräuchlicher Kraut in der Arznei als eben Kamillenblumen. Denn sie werden beinahe zu allen Brästen gebrauchet. Mit dem wohlriechenden Kraut in Wein gesotten und getrunken, eröffnet die Leber, das Milz und treibt aus die Gilb, stillet innerliche Schmerzen der Mutter, der Därm, der Nieren und Blasen, zerteilet und heilet, in gemälter Massen gebraucht, das Lungengeschwür. Wollte man all die vorzüglichen Eigenschaften aufzählen, die Hieronymus Bock und seine Zeitgenossen der Kamille zuschrieben, dann würde unsere Sendezeit dazu kaum ausreichen. Schließlich kommt Bock selber zu dem Schluss: In Summa, niemands vermag alle Tugend der edlen Kamillen beschreiben und genugsam erzählen und preisen. Und so blieb die Kamille auch weitere Jahrhunderte hindurch unangefochten eine der am meisten gebrauchten Heilpflanzen überhaupt. Doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann der Siegeszug der chemischen Industrie. Die Heilmittel, die sie lieferte, drängten die natürlichen Mittel immer mehr in den Hintergrund. Und von den Heilkräutern, einschließlich der ehemals so beliebten Kamille, wollte bald niemand mehr etwas wissen. Der Dichter Heinrich Wagerl hat in einem Gedicht diese Situation treffend geschildert. Die Kraft, das Weh im Leib zu stillen, verlieh der Schöpfer den Kamillen. Sie blühen und warten unverzagt auf jemand, den das Bauchweh plagt. Der Mensch jedoch in seiner Pein glaubt nicht an das, was allgemein zu haben ist. Er schreit nach Pillen. Verschont mich, sagt er, mit Kamillen, um Gottes Willen. Das finde ich aber auch. Die Kamille scheint doch wieder so ein Universalheilmittel zu sein. Genau wie dieses Tausend-Gültenkraut und angeblich wirksam gegen alles und jedes. Das kann man doch einfach nicht ernst nehmen. Ganz ähnlich dachten lange Zeit auch viele Wissenschaftler und Mediziner. Heute sieht das allerdings anders aus. Der Pflanzenheilkundler Dr. Rudolf Weiß hat diesen Wandel in langjähriger Praxis miterlebt. Er schreibt darüber: Vielen ist die Kamille nur bekannt als ein gutes altes Hausmittel, welchem man zwar eine gewisse Achtung nicht versagen könne, dem aber doch wohl kaum viel Heilkraft innewohne. Das hat sich grundsätzlich geändert. Die Kamille ist durch neue pharmakologische und klinische Erforschung zu einem unserer wichtigsten und bedeutendsten Heilmittel geworden. Kein Wunder also, dass umfangreiche Fachtagungen abgehalten werden, auf denen die Experten ausschließlich über die Kamille und ihre verschiedenen Inhaltsstoffe diskutieren. Früher nahm man an, dass nur dem Azulen, das durch Destillation aus den Kamillenblüten gewonnen wird, eine Heilwirkung zukommt. Inzwischen aber haben die Forscher eine Reihe weiterer Stoffe gefunden und ihre Heilwirkung auf den menschlichen Körper genauestens untersucht. Dr. Weiß: Die drei Haupteigenschaften der Kamille, entzündungshemmend, krampfstillend und wundheilungsfördernd, machen die Kamille zu einem wirklichen und ernsten Heilmittel, das bei innerlicher Anwendung vorzügliche Erfolge bei Magen- und Darmleiden, auch bei akutem Blasenkatarrh und bei vielen anderen Zuständen ergibt und äußerlich in Form von Umschlägen bei schlecht heilenden Wunden und dergleichen ebenfalls angebracht ist. Entzündungshemmend, krampflösend und wundheilend. Diese drei Haupteigenschaften der Kamille hätten schon ausgereicht, ihr sozusagen einen Ehrenplatz unter den Heilpflanzen zu sichern. Inzwischen haben die Experten aber noch mehr herausgefunden. Und zwar fanden wir Eigenschaften, die wir bisher noch bei keiner anderen Heilpflanze nachweisen konnten. Die Kamille macht Bakteriengifte unschädlich. Viele krankheitserregende Bakterien scheiden nämlich, wenn sie sich im menschlichen Körper vermehren, Gifte aus, die dem Körper schwer zu schaffen machen. Einen Teil dieser Gifte nun können bestimmte Wirkstoffe der Kamille unschädlich machen. Die entgifteten Fähigkeiten dieser Stoffe unterstützen die anderen Eigenschaften der Kamille und verstärken so die Gesamtwirkung. Die Kamille hat also die strengsten Prüfungen der modernen biochemischen und pharmazeutischen Labors mit Glanz bestanden. Und nicht nur in der Medizin, auch in der kosmetischen Industrie wird die Kamille in steigendem Maße als Haut- und Haarpflegemittel verwendet. Kein Wunder also, dass der Kamillenverbrauch enorme Zuwachsraten hat, wie die Heilkräuterimporteure bekannt geben. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg wurden im Deutschen Reich etwa 80 Tonnen Kamillenblüten pro Jahr verbraucht. Im Jahre 1980 waren es allein in der Bundesrepublik 5.100 Tonnen. 99% davon mussten importiert werden. 2.162 Tonnen kamen aus Argentinien, 605 Tonnen aus Ägypten, 38 Tonnen aus Ungarn, 77 Tonnen aus Spanien. Du liebe Zeit! Das Kraut wächst doch bei uns überall, an jeder Straße, auf jeder Wiese, sogar bei mir zu Hause neben dem Parkplatz. Auf das, was da neben Ihrem Parkplatz wächst, würde ich an Ihrer Stelle lieber verzichten. Die Auspuffgase, die diese Pflanzen Tag für Tag schlucken müssen, machen sie als Heilpflanze sicher ziemlich ungeeignet. Aber wenn Sie irgendwo eine Wiese kennen, von der Sie genau wissen, dass dort nie Gift gespritzt wird, dann sollten Sie ruhig einmal an einem Nachmittag Kamillenblüten pflücken. Und wenn Ihnen dann der Rücken wehtut, dann werden Sie genau wissen, warum bei uns kaum noch jemand bereit ist, für ein paar Mark Pflückerlohn Heilkräuter zu sammeln. Aber auch der größte Teil der Importkamille stammt schon längst nicht mehr aus der freien Natur. Sie wird auf riesigen Feldern angebaut. Etwa genauso wie Weizen, Kohl oder Kartoffeln? So ungefähr, ja. Ich kenne Leute, wenn die über Heilkräuter reden, dann ist das für sie der Inbegriff der reinen Natur. Das stimmt dann wohl schon längst nicht mehr. Der größte Teil der Heilkräuter, die bei uns verbraucht werden, wird auch heute noch wild gesammelt. Besonders aus den Ostblockländern beziehen wir davon große Mengen. Davon aber einmal abgesehen, auch der Heilkräuteranbau hat ja eine uralte Tradition. So erließ beispielsweise um das Jahr 800 Kaiser Karl der Große eine Reichsgüterverordnung, in der unter anderem der Anbau von 73 Nutzpflanzen vorgeschrieben wird. Neben Gemüse- und Salatpflanzen tauchen in dieser Liste auch Heilpflanzen auf. Salbei, Raute, Brunnenkresse, Eibisch, Fenchel, Anis und mehrere Minzenarten. Lauter Pflanzen, die dann durch die Jahrhunderte hindurch in allen Kloster- und Bauerngärten angebaut wurden. Mit den Minzen passierte dann allerdings etwas ganz Erstaunliches. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts tauchte in England eine Zufallskreuzung zwischen verschiedenen Minzenarten auf, die alle bis dahin bekannten Arten an Wirkstoffgehalt bei weitem übertraf. Die Pfefferminze. Die Pfefferminze gehört wegen ihres aromatischen Geschmacks bis heute zu den beliebtesten Heilpflanzen überhaupt. Sie gedeiht aber ausschließlich in der Obhut des Menschen. Sie ist also eine reine Kulturpflanze. Sobald man sie verwildern lässt, sinkt ihr Wirkstoffgehalt rapide. Von den Wirkstoffen der Pfefferminze sind die ätherischen Öle bei weitem die wichtigsten. Das sind aromatische, leicht flüchtige Substanzen, die im wahrsten Sinne des Wortes schnell verduften. Oft sind sie es, die einer Pflanze ihr charakteristisches Aroma verleihen. Viele ätherische Öle, auch die der Pfefferminze, haben außerordentlich heilsame Eigenschaften. Sie wirken zum Beispiel entzündungswidrig, krampflösend und gärungswidrig im Magen-Darm-Trakt. Ätherische Öle in der Pfefferminze? Antibiotika im Spitzwegerich, im Meerrettich, im Knoblauch und in der Kapuzinerkresse, Bitterstoffe im Tausendgüldenkraut, im Enzian und im Löwenzahn, dazu Schleimstoffe, Gerbstoffe und Kieselsäure. Eine erstaunliche Palette von wirksamen Substanzen, die die Wissenschaftler inzwischen in den Heilpflanzen gefunden haben. Das ist sozusagen nur eine kleine Kostprobe. Fast täglich nehmen wir Biochemiker neue Wirkstoffkombinationen unter die Lupe. Vor allem beschränken wir uns schon längst nicht mehr auf unsere heimische Pflanzenwelt. In wachsendem Maße kommen Pflanzen aus tropischen Regionen hinzu. Pflanzen, die zum Teil schon seit langem eine wichtige Rolle in der Volksmedizin der Entwicklungsländer spielen. Davon versprechen wir uns eine Bereicherung unseres Arzneischatzes. Erst ein winziger Bruchteil des gesamten Pflanzenreiches ist auf diese Weise von den Wissenschaftlern untersucht worden. Und es warten sicher noch Jahrzehnte Arbeit auf sie. Viele verschwommene Überlieferungen müssen geklärt und übertriebene Wertschätzungen müssen auf ein realistisches Maß herabgeschraubt werden. Doch so manche Pflanze hat auch schon sozusagen ihre wissenschaftliche Reifeprüfung bestanden. Und mit jeder neuen Erkenntnis über die Heilpflanzen werden die Möglichkeiten der Medizin erweitert und bereichert. So kommt der erfahrene Pflanzenheilkundler Dr. Weiß zu dem Schluss: Sicher wollen wir die anderen Möglichkeiten, die uns Chemie und Physik bieten, darüber nicht vernachlässigen oder gering achten. Wohl aber fühlen wir uns berechtigt, die Anwendung der in den Pflanzen liegenden Heilkräfte ebenso als eine Wissenschaft anzusehen und sie als gleichwertig neben die anderen Formen der Heilkunde zu stellen. Ohne Überheblichkeit, unter Abwehr aller Übertreibungen und Einseitigkeiten, aber mit tiefer Ehrfurcht und wahrer Liebe zu den unergründlichen kosmischen Gesetzen, denen unser Leben heute wie seit jeher folgt und in allen Zeiten folgen wird. Das war im Schulfunk für alle die Sendung Löwenzahn und Pfefferminze.